Miguel de Cervantes, Die Macht des Blutes. In einer heißen Sommernacht kehrte in Toledo ein Edelmann mit seiner Frau, einem Söhnchen, einer Tochter von etwa 16 Jahren und einer Magd von einem Spaziergang am Ufer des Flusses zurück. Es war 11 Uhr, die Nacht war hell, der Weg einsam, und sie schritten gemächlich aus, da sie nicht durch Ermüdung für die Annehmlichkeiten büßen wollten, die man in Toledo am Fluss oder im Tale genießt. Mit der Zuversicht, wie sie den Einwohnern dieser Stadt ihre strenge Gerechtigkeit und gute Gesinnung verleiht, ging der wackere Edelmann mit seiner ehrenwerten Familie einher, ohne im Entferntesten daran zu denken, dass ihnen ein Unfall begegnen könnte. Da aber die meisten Unfälle gerade dann eintreten, wenn man sie nicht erwartet, so widerfuhr auch ihnen wieder jedes Erwarten etwas, was die Freude des Tages trübte und ihnen auf viele Jahre Ursache zu Tränen gab. Etwa 22 Jahre mochte ein Ritter jener Stadt alt sein, den Reichtum, edles Blut, verkehrte Neigungen, allzu große Unabhängigkeit und schlechte Gesellschaft zu Handlungen verleiteten und zu Kühnheiten trieben, die seines Standes unwürdig waren und ihm den Namen des Frechen eintrugen. Dieser Ritter nun, dessen wahren Namen wir aus guten Gründen vorläufig verschweigen und den wir Rodolfo nennen wollen, kam mit 4 von seinen Freunden, die alle jung, übermütig und rücksichtslos waren, dieselbe Anhöhe herab, die der Edelmann hinaufstieg. Die 2 Gruppen begegneten sich wie eine Herde Schafe einem Rudel Wölfe begegnet, und mit schamloser Ungezwungenheit schauten Rodolfo und seine Kameraden bedeckten Hauptes der Mutter, der Tochter und der Dienstmagd ins Gesicht. Der Alte war gereizt und tadelte, ja, schalt ihre Frechheit. Sie erwiderten mit Grimassen und Spöttereien und gingen weiter, ohne sich nochmals zu vergessen. Aber die große Schönheit des Gesichts, das Rodolfo gesehen hatte, nämlich des Gesichts der Leocadia, denn so soll die Tochter des Edelmanns geheißen haben, setzte sich allmählich so in seiner Erinnerung fest, dass sie sich seiner Willenskraft bemächtigte und ein Verlangen in ihm erweckte, sie trotz aller Unannehmlichkeiten, die daraus entstehen mochten, zu besitzen. In einem Augenblick hatte er diesen Gedanken seinen Kameraden mitgeteilt, und im nächsten beschlossen sie, um Rodolfo ein Vergnügen zu machen, umzukehren und sie zu entführen. Denn Reiche, die freigebig sind, finden immer jemanden, der ihre Ausschweifungen lobt und ihrem schlechten Gelüste Vorschub leistet. So war es denn das Werk eines Augenblicks, dass dieser arge Plan entstand, mitgeteilt und gebilligt wurde, dass man beschloss, Leocadia zu rauben und sie schließlich sogleich entführte. Sie verhüllten das Gesicht mit dem Taschentuch, zogen den Degen, kehrten um und erreichten mit wenig Schritten die andern, die noch das Dankgebet nicht beendet hatten, das sie zu Gott emporsandten, weil er sie aus den Händen jener frechen Menschen befreit hatte. Rodolfo fiel über Leocadia her, nahm sie in die Arme und entfloh mit ihr. Sie hatte nicht die Kraft, sich zu wehren. Der Schreck nahm ihr die Stimme zur Klage, ja, das Licht der Augen, denn ohnmächtig und bewusstlos sah sie weder, wer sie forttrug, noch wohin man sie brachte. Ihr Vater rief laut, ihre Mutter schrie, ihr Brüderchen weinte, die Magd zerkratzte sich das Gesicht, aber niemand hörte auf die Rufe, niemand vernahm das Geschrei, die Tränen rührten nicht zum Mitleid, und dass die Magd sich das Gesicht zerfleischte, war vollends nutzlos, denn alles versank in der Einsamkeit der Gegend, dem tiefen Schweigen der Nacht und dem grausamen Herzen der Missetäter. Kurz, die einen zogen heiter von dannen, die anderen blieben traurig stehen. Rodolfo erreichte sein Haus ohne irgendein Hindernis, und Leocadias Eltern erreichten das ihre unter Klagen und in Bekümmernis, ja in Verzweiflung. blind, weil ihnen die Augen der Tochter fehlten, die das Licht der ihren waren, einsam, denn Leocadia war ihre holde, süße Gesellschaft gewesen, unentschlossen, da sie nicht wussten, ob es angebracht sei, der Obrigkeit von ihrem Unglück Anzeige zu machen. Sie fürchteten, sie könnten selbst den ersten Anstoß geben, ihre Schande zu offenbaren. Auch sahen sie, dass sie als arme Edelleute der nötigen Fürsprache entbehrten. Und sie wussten nicht einmal, über wen sie sich zu beklagen hatten, außer etwa über ihr Missgeschick. Rodolfo hatte inzwischen Leocadia vorsichtig und listig schon in sein Haus, ja, in sein Zimmer gebracht. Obwohl er merkte, dass sie ohnmächtig wurde, als er sie entführte, hatte er ihr die Augen mit einem Tuche verbunden, damit sie die Straßen nicht sah, durch die er sie trug, noch das Haus und Gemach, in dem sie sich befand. Und ohne von jemandem gesehen zu werden, denn er bewohnte im Hause seines Vaters, der noch lebte, ein abgeschlossenes Gemach und hatte die Schlüssel nicht nur zu seinem Zimmer, sondern zu dem ganzen Flügel in Händen, eine große Unvorsichtigkeit der Eltern, wenn sie wünschen, dass ihre Söhne geordnet leben, hatte Rodolfo dort, ehe noch Leocadia aus ihrer Ohnmacht erwachte, seine Gelüste befriedigt. Denn die unkeuschen Begierden der Jugend warten selten oder nie auf eine bequeme Gelegenheit oder auf Umstände, die sie noch mehr reizen und spornen. Blind gegen das Licht des Verstandes raubte er Leocadia im Dunkel ihr kostbares Kleinod. Da aber die Vergehungen der Sinnlichkeit meist nicht weiter zielen als bis zum Punkte der Befriedigung, so wünschte auch Rodolfo sogleich, Leocadia fortschaffen zu können, und ihm kam der Gedanke, sie ohnmächtig wie sie war, auf die Straße zu tragen. Als er aber eben diesen Plan ausführen wollte, bemerkte er, dass sie zu sich kam. Denn sie sagte, »Wo bin ich, Unglückliche? Was für ein Dunkel hüllt mich ein? Welche Finsternis umgibt mich? Bin ich noch im Vorhof meiner Unschuld oder schon in der Hölle meiner Sünde? Jesus, wer berührt mich? Wie, auf einem Bette? Misshandelt? Hörst du mich, meine Mutter und Gebieterin? Vernimmst du mich, geliebter Vater? Ach, ich Elende! Ich merke wohl, dass meine Eltern mich nicht hören, dass meine Feinde mich ergreifen. Glücklich wäre ich, wenn nur dies Dunkel bliebe, wenn meine Augen das Licht der Welt nicht wieder erblickten und wenn dieser Raum, in dem ich mich befinde, was er auch sei, meiner Ehre zum Grabe diente. Denn die Schande, die niemand kennt, ist besser als die Ehre, die den Menschen verdächtig wurde. Jetzt erinnere ich mich, oh, dass ich mich nie erinnert hätte, vor kurzem noch war ich in Gesellschaft meiner Eltern. Ich erinnere mich, man fiel mich an. Ich denke mir, ja, ich erkenne, es ist nicht gut, wenn mich die Leute jemals wieder sehen. O du, wer du auch sein magst, der du hier bei mir bist, dabei ergriff sie Rodolfos Hände, wenn dein Herz einer Bitte zugänglich ist, so bitte ich dich, da du schon einmal über meine Ehre triumphiert hast, nun auch über mein Leben zu triumphieren. Nimm es mir, denn es ist nicht gut, wenn die am Leben bleibt, die ihre Ehre verloren hat. Bedenke, dass die furchtbare Grausamkeit, die du begangen hast, indem du mich beschimpftest, durch die Barmherzigkeit gemildert wird, die du übst, wenn du mich tötest. So kannst du in einem und demselben Augenblick grausam und barmherzig sein. Leocadias Worte brachten Rodolfo in große Verlegenheit, und als ein junger, unerfahrener Mensch wusste er nicht, was er sagen, noch was er beginnen sollte. Sein Schweigen erstaunte Leocadia noch mehr, und indem sie um sich tastete, suchte sie sich zu versichern, ob das Wesen, das sich in ihrer Nähe befand, nicht etwa ein Gespenst oder ein Schatten sei. Doch als sie einen Leib berührte und sich erinnerte, dass sie gewaltsam fortgeführt worden war, während sie mit ihren Eltern am Flusse ging, da erkannte sie ihr Unglück als volle Wirklichkeit. In dieser Überzeugung nahm sie den Faden der Worte wieder auf, die durch viel Schluchzen und Seufzen unterbrochen worden waren, und fuhr fort: »Verwegener Jüngling, denn aus deinen Handlungen schließe ich, dass du noch nicht alt sein kannst. Ich verzeihe dir die Beleidigung, die du mir angetan hast, wenn du mir versprichst und schwörst, wie du sie in dieses Dunkel gehüllt hast, sie so auch in ewiges Schweigen zu hüllen, ohne jemandem davon zu sagen. Es ist ein kleiner Ersatz für so großen Schimpf, den ich von dir fordere, aber doch wird es für mich der größte sein, den ich von dir verlangen kann und den du mir wirst geben mögen. Bedenke, dass ich nie dein Gesicht gesehen habe, noch sehen will. Denn so gewiss ich mich auch meiner Beleidigung erinnere, so will ich mich doch meines Beleidigers nicht erinnern, noch das Bild des Urhebers meiner Schande im Gedächtnis tragen. Zwischen mir und dem Himmel sollen meine Klagen ein Geheimnis bleiben. Ich will nicht, dass die Welt sie höre, da sie die Dinge nicht nach ihrem Hergang beurteilt, sondern nach ihren Vorurteilen. Ich weiß nicht, wie ich dazu komme, dir diese Weisheit zu predigen, die sonst nur vielfältigen Erlebnissen und der Erfahrung vieler Jahre entspringt, während der meinen nicht einmal 17 sind. Aber ich lerne daraus, dass der Schmerz die Zunge der Bedrängten ebenso lösen wie lähmen kann. Denn manchmal schildern sie ihr Unglück in grellen Farben, damit man ihnen glaube, zuweilen aber sagen sie nichts, da sie doch keine Hilfe zu finden hoffen. Was ich auch tue, ob ich schweige oder rede, so glaube ich doch, dich dahin bringen zu können, dass du mir glaubst und mir hilfst. Denn mir nicht zu glauben, wäre Torheit. Wolltest du mir aber nicht helfen, so wäre es mir unmöglich, irgendwelche Erleichterung meines Unglücks zu finden. Ich will nicht verzweifeln, denn es wird dich ja so wenig kosten, mir Erleichterung zu gewähren, dass der Lauf der Zeit den gerechten Zorn mäßigen wird, den ich gegen dich hege, und denke ja nicht, Beleidigung auf Beleidigung zu häufen. Je weniger du mich genießest, und du hast mich ja schon genossen, desto weniger werden deine bösen Lüste sich entflammen. Denke, du habest mich durch Zufall beleidigt, ohne vernünftiger Überlegung Raum zu geben. Ich will mir vorstellen, ich sei nicht in die Welt geboren worden, oder wenn ich geboren wurde, so sei es geschehen, damit ich unglücklich würde. Bringe mich sogleich auf die Straße oder wenigstens an die Kathedrale, denn von dort weiß ich den Weg nach Hause zurückzufinden. Aber du musst mir schwören, mir nicht zu folgen, noch meinen Aufenthalt zu erkunden, noch mich nach dem Namen meiner Eltern oder nach meinem eigenen oder dem meiner Verwandten zu fragen. Denn wären sie so reich wie adlig, so wären sie nicht durch mich so unglücklich geworden. Antworte mir. Und wenn du fürchtest, ich möchte dich an der Sprache erkennen, so vernimm, ich habe außer mit meinem Vater und meinem Beichtiger in meinem Leben mit keinem Manne gesprochen und überhaupt die Stimme weniger Menschen so aus der Nähe gehört, dass ich sie am Klange unterscheiden könnte. Rodolfo beantwortete die vernünftigen Reden der entehrten Leocadia nur dadurch, dass er sie umarmte und sich gebärdete, als wollte er nur seine Lust und ihre Schmach erneuern. Doch als Leocadia das bemerkte, verteidigte sie sich kräftiger, als man es von ihrem zarten Alter erwarten konnte, und zwar mit den Füßen, den Händen, den Zähnen und sogar der Zunge. Denn sie sagte: »Bedenke, Verräter! Fühlloser Bösewicht, wer du auch sein magst, dass du die Beute, die du mir entrissen, ebenso gut einem Baumstamme oder einer leblosen Bildsäule hättest rauben können und dass ein solcher Sieg und Triumph dir zu Schmach und Unehre gereichen muss. Allein was du jetzt begehrst, das sollst du nicht erreichen, es sei denn mit meinem Tode. Als ich ohnmächtig war, hast du mich zertreten und vernichtet. Jetzt aber, da ich die Kraft des Lebens spüre, sollst du mich eher töten als überwinden. Denn wenn ich jetzt bei wacher Seele ohne Widerstand deinen verabscheuungswürdigen Gelüsten nachgäbe, so könntest du dir einbilden, meine Ohnmacht sei verstellt gewesen, als du dich erfrechtest, mich zu vernichten. Kurz, Leocadia leistete ihm so tapfer und hartnäckig Widerstand, dass Rodolphos Kraft und Begierde versagte. Und da die Schamlosigkeit, die er an Leocadia begangen hatte, nur einem unzüchtigen Verlangen entsprungen war, das nie zu wahrer, dauernder Liebe wird, so trat an die Stelle des flüchtigen Begehrens, wenn auch keine Reue, so doch eine große Lauheit des Wunsches nach Befriedigung. Daher ließ er, abgekühlt und ermattet, Leocadia, ohne ein Wort mit ihr zu sprechen, auf dem Bette in seiner Wohnung liegen, verschloss das Zimmer und ging davon, um seine Gefährten aufzusuchen und mit ihnen zu beratschlagen, was weiter zu tun sei. Leocadia merkte, dass sie allein und eingeschlossen war, erhob sich vom Bette und ging im ganzen Zimmer umher, indem sie sich mit den Händen an der Wand hintastete, um zu sehen, ob sie nicht eine Tür finden könnte, um zu fliehen, oder ein Fenster, um sich hinauszustürzen. Sie fand die Tür, aber wohl verschlossen. Sie erreichte auch ein Fenster, das sich öffnen ließ, und durch das der Mond so hell hereinschien, dass Leocadia die Farben der seidenen Tapete unterscheiden konnte, die das Zimmer schmückte. Sie sah, das Bett war vergoldet und so reich geschmückt, dass es eher einem Fürsten als einem einfachen Ritter zu gehören schien. Sie zählte die Stühle und die Tische und merkte sich die Stelle, wo die Tür war. Ja, sie sah sogar ein paar Gemälde, die an den Wänden hingen, konnte aber nicht erkennen, was auf ihnen dargestellt war. Das Fenster war groß, mit einem starken Gitter versehen und geschützt. Die Aussicht ging auf einen Garten, der gleichfalls von hohen Mauern umschlossen war. All diese Hindernisse stellten sich ihrer Absicht, auf die Straße hinabzuspringen, entgegen. Die Geräumigkeit und der reiche Schmuck des Gemaches überzeugten sie, dass sein Besitzer ein vornehmer, reicher Mann sein müsse. Und zwar auch unter ihnen keiner von den ersten Besten, sondern aus sehr hervorragendem Hause. Auf einem Schreibtisch in der Nähe des Fensters erblickte sie ein kleines, ganz aus Silber gearbeitetes Kruzifix, das sie an sich nahm und im Ärmel ihres Kleides verbarg, nicht aus Frömmigkeit, noch um etwas zu entwenden, sondern in kluger Absicht. Dann schloss sie den Fensterladen wieder, wie er zuvor gewesen war, legte sich aufs Bett und wartete, welchen Ausgang dieses so unglücklich begonnene Erlebnis nehmen werde. Noch war keine halbe Stunde verflossen, als sie die Tür ihres Zimmers öffnen und jemand auf sich zukommen hörte. Ohne ein Wort zu sprechen, verband man ihr die Augen mit einem Tuche, nahm sie beim Arm und führte sie aus dem Zimmer, dessen Türe sie hinter sich wieder schließen hörte. Es war Rodolfo, der zwar fortgegangen war, um seine Gefährten aufzusuchen, jedoch seine Absicht fallen ließ, da ihm schien, es sei nicht wohlgetan, sie zu Zeugen dessen zu machen, was ihm mit diesem Mädchen begegnet war. Vielmehr beschloss er, ihnen zu sagen, sein schlimmes Verlangen habe ihn gereut und von ihren Tränen gerührt, habe er sie auf halbem Wege freigelassen. Mit diesem Entschluss kehrte er eilig zurück, um Leocadia ihrem Wunsche gemäß bis zur Kathedrale zu bringen, und zwar noch ehe der Morgen graute und der Tag ihn hinderte, sie fortzuschaffen, so dass er sie hätte bis zur folgenden Nacht in seinem Zimmer behalten müssen, denn ihn gelüstete nicht, während dieser Zeit seine Kräfte aufs Neue zu versuchen, noch auch sich der Gefahr der Entdeckung auszusetzen. Er führte sie bis zu dem sogenannten Gemeinderatsplatz und sagte ihr dort mit verstellter Stimme und in halb portugiesischer, halb kastilischer Sprache, sie könne nun unbesorgt nach Hause gehen, es werde ihr niemand folgen. Und ehe sie noch Zeit gehabt hatte, sich die Binde von den Augen zu nehmen, war er schon verschwunden, so dass sie ihn nicht mehr sehen konnte. Leocadia war allein, und sie erkannte den Ort, wo man sie verlassen hatte. Als sie sich umsah, erblickte sie keinen Menschen. Aber aus Furcht, man möge ihr aus der Ferne folgen, blieb sie bei jedem Schritte stehen. und so kehrte sie langsam in ihr nicht fernes Haus zurück. Um aber Spione irrezuleiten, die ihr etwa folgen möchten, trat sie in irgendein Haus, das sie offen fand, und ging erst etwas später in das ihrer Eltern, die sie noch in ihren Kleidern höchst niedergeschlagen erwarteten, denn sie hatten bisher mit keinem Gedanken daran gedacht, sich zur Ruhe zu legen. Als sie sie erblickten, eilten sie ihr mit offenen Armen entgegen und empfingen sie mit Tränen in den Augen. Leocadia war noch voller Schrecken und in tiefer Bewegung. Sie bat ihre Eltern, sich mit ihr zurückzuziehen, berichtete ihnen in kurzen Worten ihr ganzes unseliges Erlebnis mit allen Einzelheiten und sagte, dass sie über den Entführer und den Räuber ihrer Ehre nicht die geringste Auskunft geben könne. Sie erzählte ihnen, was sie von der Bühne aus, auf der das Trauerspiel ihres Unglücks spielte, gesehen hatte: das Fenster, den Garten, das Gitter, die Tische, das Bett und die Damasttapete. Und zuletzt zeigte sie das Kruzifix, das sie mitgenommen hatte. Vor diesem Bilde flossen ihre Tränen von neuem. Man stieß Verwünschungen aus, flehte um Rache und sehnte sich nach wunderbaren Züchtigungen. Sie sagte, obgleich sie selber ihren Beleidiger nicht zu kennen wünsche, so könnten ihm doch ihre Eltern, wenn ihnen daran gelegen sei, durch dieses Bild auf die Spur kommen, indem sie durch die Küster auf den Kanzeln aller Kirchensprengel der Stadt verkünden ließen, wer ein solches Kruzifix verloren habe, könne es bei dem Geistlichen abholen, den sie bezeichnen würden. Kenne man dann den Besitzer des Bildes, so kenne man auch das Haus ihres Feindes, ja ihn selber. Da entgegnete der Vater: »Du hättest recht, meine Tochter, wenn nicht die alltäglichste Bosheit deine kluge Vorsicht zunichte machte. Natürlich wird dieses Bild in dem Zimmer, von dem du erzähltest, schon heute vermisst, und sein Bewohner muss sogleich vermuten, dass die Person, die bei ihm war, es mitgenommen hat. Erhält er nun die Nachricht, dass ein Geistlicher das Bild besitzt, so kann das viel eher dazu dienen, ihm zu verraten, wer es dem Geistlichen gegeben hat, als uns den früheren Besitzer zu offenbaren, dem es gehört. Er kann ja, um es abholen zu lassen, einen anderen schicken, dem er die Kennzeichen angegeben hat. Und auf diese Art würden wir eher in Verlegenheit kommen, als Einsicht in die Sache erlangen, wenn wir auch dieselbe List gebrauchen wollten, die wir von ihm erwarten, indem wir dem Geistlichen das Bild durch eine dritte Person übergeben. Nein, meine Tochter, du musst das Bild sorgfältig bewahren und dich dem Gekreuzigten empfehlen. Da dies Bild Zeuge deines Unglücks war, so wird es auch sorgen, dass du einen Richter findest, der dir zu deinem Rechte verhilft. Und bedenke, meine Tochter, dass ein Lot öffentlicher Unehre schwerer drückt als 20 Pfund geheimer Schande. Und da du vor dem Angesicht Gottes öffentlich in Ehren leben kannst, so mache dir keine Sorgen darum, dass du in deinen Augen und im Geheimen entehrt bist. Die wahre Unehre besteht in der Sünde, die wahre Ehre in der Tugend. Mit Rede, Begierde und Tat beleidigt man Gott. Da du ihn aber weder durch die Rede noch durch Gedanken noch durch die Tat beleidigt hast, so achte dich für ehrenhaft. Denn ich selbst will dich so achten, ohne dir je etwas anderes zu sein als dein treuer Vater.« Mit diesen verständigen Worten tröstete ihr Vater Leocadia. Ihre Mutter umarmte sie nochmals und suchte sie gleichfalls zu trösten. Sie schluchzte und weinte von neuem und entschloss sich schließlich, wie man sagt, das Haupt zu verhüllen und unter dem Schutz ihrer Eltern in zwar armen, aber darum nicht minder ehrenwerten Verhältnissen zurückgezogen zu leben. Rodolfo war unterdessen nach Hause zurückgekehrt, hatte sogleich das Bild des Gekreuzigten vermisst und dachte sich auch, wer es entwendet habe. Er kümmerte sich aber nicht darum und nahm es sich bei seinem Reichtum nicht sehr zu Herzen. Auch seine Eltern verlangten keine Rechenschaft darüber, als er 3 Tage später nach Italien reiste und einer Kammerfrau seiner Mutter alles, was er in seinem Zimmer zurückließ, zur Aufbewahrung übergab. Schon seit längerer Zeit hatte Rodolfo den Entschluss gefasst, nach Italien zu gehen. Und sein Vater, der einst dort gewesen war, bestärkte ihn durch sein Zureden in diesem Vorhaben, denn er behauptete, man sei noch kein rechter Edelmann, wenn man es nur im Vaterland sei. Man müsse es auch in der Fremde gewesen sein. Diese und andere Reden reiften in Rodolfo den Entschluss, den Willen seines Vaters zu erfüllen, der ihm reichlich Kreditbriefe nach Barcelona, Genua, Rom und Neapel mitgab. Er reiste sogleich mit 2 seiner Kameraden ab, voll Begierde nach all dem, was er durch einige Soldaten von dem Überfluss in den Gasthäusern Italiens und Frankreichs vernommen hatte, sowie von der Freiheit, deren die Spanier sich in ihren Quartieren erfreuten. Lieblich klangen ihm das »Ecco li buoni polastri e piccioni, il presciutto e salcicci« und auch andere solche Worte in den Ohren, deren die Soldaten sich noch entsinnen, wenn sie aus jenen Gegenden nach Hause kommen und sich wieder in die Enge und Unbequemlichkeit der Schenken und Wirtshäuser Spaniens finden müssen. Kurz, er reiste ab und dachte dessen, was ihm mit Leocadia begegnet war, so wenig, als wäre es niemals vorgefallen. Sie aber brachte unterdessen im Hause ihrer Eltern ihr Leben in möglichster Zurückgezogenheit hin, ohne sich vor irgendjemandem sehen zu lassen, voller Angst, man möge ihr ihr Missgeschick auf der Stirne lesen. Nach einigen Monaten sah sie indes, dass sie aus Zwang tun musste, was sie bisher freiwillig getan hatte. Sie sah, dass sie Ursache hatte, zurückgezogen und verborgen zu leben, denn sie fühlte sich schwanger. Und damit kehrten die kaum ein wenig vergessenen Tränen in ihre Augen zurück, und ihre Seufzer und Klagen stiegen von Neuem in die Lüfte, und selbst das vernünftige Zureden ihrer guten Mutter vermochte sie nicht mehr zu trösten. Die Zeit flog dahin, der Augenblick der Niederkunft erschien, und alles wurde so geheim gehalten, dass man sich nicht einmal einer Hebamme anzuvertrauen wagte. Die Mutter übernahm dieses Amt selbst, und Leocadia brachte einen der schönsten Knaben zur Welt, die man sich nur vorstellen kann. Ebenso vorsichtig und heimlich, wie er geboren worden war, brachte man ihn in ein Dorf, wo er bis zu seinem 4. Jahre aufgezogen wurde. Nach Ablauf dieser Zeit nahm ihn sein Großvater unter dem Namen eines Neffen in sein Haus, und er wurde, wenn nicht in Reichtum, so doch sehr tugendhaft erzogen. Der Knabe, dem man nach seinem Großvater den Namen Luis gegeben hatte, war schön von Angesicht und sanften Charakters. Er besaß einen scharfen Verstand und zeigte in allen Handlungen, deren er in seinem zarten Alter fähig war, dass er von einem edlen Vater stammen musste. Und seine Anmut, Schönheit und Klugheit nahmen seine Großeltern so für ihn ein, dass sie schließlich das Unglück ihrer Tochter als ein Glück anzusehen begannen, weil es ihnen einen solchen Enkel gegeben hatte. Wenn er über die Straße ging, so regneten Segenswünsche zu Tausenden auf ihn nieder. Die einen priesen seine Schönheit, andere die Mutter, die ihn geboren, diese den Vater, der ihn gezeugt, jene wieder die, die ihn so gut erzogen hatten. Unter dem Beifall aller Bekannten und Unbekannten erreichte also der Knabe das Alter von 7 Jahren. Um diese Zeit konnte er schon Lateinisch und Spanisch lesen, und er schrieb eine gefällige und fließende Handschrift. Es war nämlich die Absicht seiner Großeltern, da sie ihm keinen Reichtum bieten konnten, ihn zu einem ehrenhaften Gelehrten zu machen. Sind doch Wissen und Tugend die größten aller Güter, über die kein Räuber noch auch das sogenannte Glück Gewalt hat. Nun geschah es eines Tages, dass der Knabe mit einem Auftrage seiner Großmutter zu einer ihrer Verwandten ging und zufällig durch eine Straße kam, in der ein Wettreiten abgehalten wurde. Er blieb stehen, um zuzusehen, und lief, um einen besseren Platz zu bekommen, quer über den Weg, aber so spät, dass er einem der Pferde nicht mehr ausweichen konnte. Es warf ihn um, da der Reiter nicht imstande war, es in seinem schnellen Lauf aufzuhalten. Das Pferd lief über ihn weg, er blieb wie tot am Boden liegen und blutete stark aus einer Wunde am Kopf. Kaum aber war es geschehen, als ein alter Ritter, der dem Rennen zusah, mit unglaublicher Gewandtheit vom Pferde sprang und zu dem Kinde eilte. Er nahm es einem Fremden, der es schon aufgehoben hatte, aus den Armen und ging ohne Rücksicht auf seine grauen Haare oder seinen hohen Rang mit schnellen Schritten in sein Haus zurück und befahl seinen Dienern, fortzueilen und einen Wundarzt aufzusuchen, der den Knaben verbinden sollte. Viele Ritter folgten ihm, gerührt von dem Unglück eines so schönen Knaben, denn schnell verbreitete sich das Gerücht, der Niedergerittene sei Louis Fico, der Neffe des Ritters so und so, und man nannte seinen Großvater. Dies Gerücht lief von Mund zu Mund, bis es auch seinen Großeltern und seiner unbekannten Mutter zu Ohren kam. So wie sie sich genügend vergewissert hatten, eilten sie außer sich und wie wahnsinnig hinaus, um ihren Liebling zu suchen. Und da der Ritter, der ihn fortgetragen hatte, so bekannt und so vornehm war, konnten ihnen viele von den Leuten, denen sie begegneten, sein Haus angeben, das sie erreichten, als der Knabe schon unter den Händen des Wundarztes lag. Der Ritter und seine Frau, denen das Haus gehörte, baten sie, die sie für die Eltern des Kindes hielten, nicht zu weinen und nicht laut zu klagen, da es ihm doch nichts nützen könne. Der Chirurg, ein berühmter Arzt, erklärte, nachdem er den Knaben mit großer Sorgfalt und Geschicklichkeit verbunden hatte, die Wunde sei nicht so gefährlich, wie er anfangs befürchtet habe. Als er halb verbunden war, kam Louis wieder zur Besinnung, denn bis dahin war er bewusstlos gewesen. Er freute sich, seinen Oheim und seine Muhme zu sehen, die ihn unter Tränen fragte, wie er sich fühle. Er erwiderte, ihm sei ganz wohl, nur schmerze ihm der Leib und der Kopf. Der Arzt verordnete, man sollte nicht mit ihm reden und ihn ruhen lassen. Es geschah. Und sein Großvater begann nun, dem Herrn des Hauses für die große Menschenliebe zu danken, die er seinem Neffen bewiesen habe. Der Ritter erwiderte, er habe ihm nichts zu danken, denn er könne nur sagen, als er den Knaben habe stürzen und am Boden liegen sehen, da sei ihm gewesen, als sehe er das Gesicht seines eigenen Sohnes, den er zärtlich liebe. Das habe ihn bewogen, ihn in den Arm zu nehmen und nach Hause zu tragen. Hier aber solle er bleiben, solange die Heilung dauere, um alle mögliche und erforderliche Pflege zu genießen. Seine Gemahlin, eine edle Dame, sagte das Gleiche, ja, sie gab noch größere Versprechungen. Die Großeltern waren über ein so christliches Verhalten ganz erstaunt. Noch mehr erstaunt aber war die Mutter. Denn als ihr erschrecktes Gemüt durch die Versicherungen des Wundarztes einigermaßen beruhigt war, betrachtete sie aufmerksam das Zimmer, in dem ihr Sohn lag, und an vielen Merkmalen erkannte sie deutlich dasselbe Gemach, in dem ihre Ehre ein Ende und ihr Unglück seinen Anfang genommen hatte. Obgleich es nicht mehr mit denselben Damasttapeten geschmückt war wie damals, so erkannte sie doch die Anordnung wieder. Sie sah das Gitterfenster, das auf den Garten ging, und da es aus Rücksicht auf den Verwundeten geschlossen war, so fragte sie, ob dieses Fenster Aussicht auf einen Garten gewähre. Man bejahte ihre Frage. Am deutlichsten aber erkannte sie eben jenes Bett, das sie als die Gruft ansah, in der ihre Ehre begraben lag. Überdies stand auch der Schreibtisch, auf dem das entwendete Kruzifix gestanden hatte, noch an derselben Stelle. Zur völligen Gewissheit endlich wurde ihre Vermutung, als sie die Stufen sah, die sie gezählt hatte, während man sie mit verbundenen Augen aus dem Zimmer führte. Die Stufen, die von dort auf die Straße gingen und die sie mit besonnener Aufmerksamkeit gezählt hatte. Jetzt, da sie ihren Sohn verließ und nach Hause zurückkehrte, zählte sie sie noch einmal, und die Zahl stimmte wirklich. Als sie nun diese verschiedenen Beweise zusammenprüfte, überzeugte sie sich vollkommen von der Wahrheit ihrer Vermutung und legte sie ihrer Mutter ausführlich dar. Diese erkundigte sich als eine kluge Frau, ob der Ritter, bei dem sich ihr Enkel befand, einen Sohn gehabt habe oder noch habe, und sie erfuhr, dass es derselbe war, den wir Rodolfo genannt haben, und dass er sich gegenwärtig in Italien befand. Und als sie die Zeit nachrechnete, um die er aus Spanien abgereist sein sollte, fand sie, dass es gerade 7 Jahre her war. So alt aber war jetzt ihr Enkel. Sie unterrichtete ihren Gemahl von all dem, und beide kamen mit ihrer Tochter dahin überein, dass sie warten wollten, was Gott über den Verwundeten verfügen werde. Er befand sich aber in 14 Tagen außer Gefahr, und nach 30 Tagen verließ er das Bett. Während der ganzen Zeit besuchten ihn seine Mutter und seine Großmutter häufig, und die Besitzer des Hauses pflegten ihn, als sei er ihr eigener Sohn. Zuweilen sagte Doña Estefania, so hieß die Frau des Ritters, im Gespräch zu Leocadia, der Knabe gleiche ihrem jetzt in Italien reisenden Sohne so sehr, dass sie ihn nie ansehen könne, ohne zu meinen, sie sehe jenen vor sich. Diese Worte veranlassten sie, ihr einst, als sie sich mit ihr allein befand, zu sagen, was sie in Übereinstimmung mit ihren Eltern ihr zu sagen beschlossen hatte, nämlich Folgendes oder doch Ähnliches. »An dem Tage, gnädige Frau, an dem meine Eltern erfuhren, dass ihr Neffe so übel zugerichtet worden sei, da glaubten sie, der Himmel habe sich ihnen verschlossen und die ganze Welt liege ihnen auf dem Rücken. Ihnen war, als fehlte ihnen das Licht ihrer Augen und die Stütze ihres Alters, wenn ihnen dieser Neffe entrissen wurde. Denn sie liebten ihn so herzlich, dass ihre Liebe weit über die Empfindungen hinausging, mit denen die Eltern sonst ihren Kindern gegenüberstehen. Aber wie man sagt, Gott gebe, wenn er Wunden schlägt, auch das Heilmittel gegen sie, so fand der Knabe in diesem Hause seine Pflege, und ich fand hier die Auffrischung gewisser Erinnerungen, die ich nicht vergessen werde, solange auch mein Leben dauern mag. Ich bin edler Abkunft, gnädige Frau, denn meine Eltern sind es und alle meine Vorfahren sind es gewesen, und sie haben mit einem nur geringen Vermögen überall ihre Ehre glücklich zu behaupten gewusst, wo immer sie lebten. Doña Estefania war ganz erstaunt und verwundert, als sie Leocadias Rede hörte, und sie konnte kaum glauben, obwohl sie es mit Augen sah, dass so viel Klugheit sich mit so jungen Jahren verbinden könne. Denn ihrer Erscheinung nach schätzte sie sie auf ungefähr 20 Jahre. Ohne sie durch ein Wort oder einen Einwurf zu unterbrechen, wartete sie ab, bis sie ausgeredet hatte, und sie hielt dann auch nicht eher inne, als bis sie ihr alles erzählt hatte. Wie ihr Sohn von zügelloser Begier entflammt war, wie er sie entführt und entehrt, ihr die Augen verbunden und sie in dieses Zimmer gebracht hatte, und an welchen Merkmalen sie jetzt erkannte, dass ihre Vermutung richtig war und dass es eben dieses Zimmer gewesen sei. Zur Bekräftigung des Ganzen zog sie endlich das Bild des Gekreuzigten, das sie mitgenommen hatte, aus dem Busen und sprach zu ihm: »Du, o Herr, der du Zeuge warst, wie mir Gewalt angetan wurde, sei nun Richter über die Genugtuung, die mir zuteil werden soll. Von diesem Schreibtisch habe ich dich genommen, um dich beständig an meinen Schimpf zu erinnern, nicht weil ich Rache von dir erflehte, die ich nicht verlange, sondern um dich zu bitten, dass du mir einigen Trost gewährtest, auf dass ich mein Unglück in Geduld zu tragen vermöchte. Dieser Knabe, gnädige Frau, an dem ihr die ganze Fülle eurer Menschenfreundlichkeit zeigtet, ist euer wahrer Enkel. Es war eine Fügung des Himmels, dass er zu Boden geworfen wurde. Er musste in euer Haus kommen, damit ich, wenn nicht die Heilung, die einzig für mein Unglück taugt, so doch ein Mittel fände, es zu ertragen, wie ich es auch zu finden hoffe.« Indem sie diese Worte sagte, sank sie, das Kruzifix an die Brust gepresst, Estefanien ohnmächtig in die Arme. Diese, der als Weib und Edelfrau Mitleid und Erbarmen so natürlich waren wie den Männern die Härte, hatte Leocadias Ohnmacht kaum bemerkt, als sie auch schon ihr Gesicht an das ihre drückte und so reichliche Tränen darüber hinfließen ließ, dass es keines anderen Wassers mehr bedurfte, um Leocadia wieder zur Besinnung zu bringen. Noch befanden die beiden sich in dieser Stellung, da trat zufällig der Ritter, Estefanias Gemahl, mit dem kleinen Louis Fico an der Hand in das Zimmer, und als er Estefanias Tränen und Leocadias Ohnmacht bemerkte, fragte er alsbald nach der Ursache dieser Erscheinung. Der Knabe umarmte seine Mutter als seine Base und seine Großmutter als seine Wohltäterin und fragte gleichfalls, weshalb sie weinten. »Ich habe euch wichtige Dinge zu sagen, mein Herr«, erwiderte Estefania ihrem Gemahl, »deren Inhalt ich kurz zusammenfassen kann, indem ich euch sage, dass ihr in dieser Ohnmächtigen eure Tochter und in diesem Knaben euren Enkel erkennen möget. Was ich euch sage, hat mir dies Mädchen mitgeteilt, und sie hat es mir bewiesen. Und bewiesen wird es zugleich durch das Gesicht dieses Knaben, in dem wir beide das unseres Sohnes wiedererkannten. Wenn ihr euch nicht deutlicher erklärt, gnädige Frau, erwiderte der Ritter, so verstehe ich euch nicht. Inzwischen kam Leocadia wieder zu sich. Sie drückte das Kruzifix noch immer an die Brust und schien in ein Meer von Tränen verwandelt zu sein. Dies alles brachte den Ritter sehr in Verwirrung, aber alles wurde ihm klar, als seine Frau ihm berichtete, was Leocadia ihr erzählt hatte. Und nach der göttlichen Fügung des Himmels glaubte er es auch so heilig, als wäre es ihm durch viele und wahrhafte Zeugen bewiesen worden. Er tröstete und umarmte Leocadia, küsste seinen Enkel und fertigte noch an demselben Tage einen Eilboten nach Neapel ab, der seinen Sohn veranlassen sollte, sogleich zurückzukehren, da man in seinem Namen mit einem außerordentlich schönen Mädchen, das sich zudem besonders für ihn eigne, eine Verbindung abgeschlossen habe. Sie ließen weder Leocadia noch ihren Sohn in das Haus ihrer Eltern zurückkehren, die über die gute Wendung in dem Schicksal ihrer Tochter die höchste Freude empfanden und Gott unablässig dafür dankten. Der Kurier kam nach Neapel, und Rodolfo schiffte sich, voll Begierde, eine so schöne Frau zu besitzen, wie sein Vater sie ihm schilderte, 2 Tage, nachdem er den Brief erhalten hatte, ein, da sich ihm eben Gelegenheit bot, mit 4 Galeeren nach Spanien zu reisen. Seine beiden Gefährten begleiteten ihn noch immer, und mit ihnen kam er nach günstiger Fahrt in 12 Tagen in Barcelona an. Von dort fuhr er in 7 weiteren Tagen mit der Post nach Toledo, und er erreichte das Haus seines Vaters in so blühender Gesundheit und so festlichem Schmuck, dass sich in ihm das Äußerste vereinigte, was Stattlichkeit und Prachtaufwand zu leisten vermochten. Seine Eltern freuten sich über das Wohlergehen und die glückliche Ankunft ihres Sohnes, und in gespannter Erwartung betrachtete ihn Leocadia. Und zwar, um die Ordnung und den Plan, den Doña Estefania entworfen hatte, nicht zu kreuzen, von einer Stelle aus, wo er sie nicht sehen konnte. Rodolfos Gefährten wünschten sogleich, ein jeder in sein Haus zu gehen. Estefania aber gab es nicht zu, da sie sie zu ihrem Vorhaben brauchte. Es war gegen Abend, als Rodolfo ankam, und während man das Mahl bereitete, rief Estefania die Gefährten ihres Sohnes beiseite, denn sie glaubte, sie müssten 2 von denen sein, die, wie Leocadia gesagt hatte, Rodolfo an jenem Abend begleitet hatten, als sie entführt worden war. Sie sprach ihnen die dringendste Bitte aus, ihr, wenn sie sich dessen erinnerten, zu sagen, ob ihr Sohn in der und der Nacht vor so und so viel Jahren ein Mädchen geraubt habe, denn es hänge die Ehre und Ruhe all der ihren davon ab, dass sie den wahren Hergang dieser Sache erführe. Und sie wusste die beiden so dringend und unablässig zu bitten und versicherte ihnen so feierlich, ihnen solle aus der Entdeckung dieses Raubes durchaus kein Schaden erwachsen, dass sie es für gut fanden, zu gestehen, sie hätten wirklich in einer Sommernacht, als sie beide und noch ein dritter Freund mit Rodolfo zusammengingen, und zwar in eben der Nacht, die sie ihnen bezeichnete, ein junges Mädchen, geraubt. Rodolfo sei mit ihr entflohen, während sie ihre Angehörigen zurückhielten, die sich durch Schreie und Rufe zu verteidigen suchten. Tags darauf aber habe ihnen Rodolfo gesagt, er hätte das Mädchen in ihre Wohnung gebracht. Dies sei alles, was sie auf die ihnen vorgelegten Fragen antworten könnten. Das Geständnis dieser beiden löste vollends alle Zweifel, die noch über diesen Vorfall walten konnten, und Estefania beschloss nun, ihren guten Plan zur Ausführung zu bringen. Er bestand in Folgendem. Kurz bevor man sich zum Abendessen setzte, trat Rodolfos Mutter mit ihm allein in ein Zimmer, übergab ihm ein Bildnis und sagte zu ihm: »Mein Sohn Rodolfo, ich will dir durch den Anblick deiner Braut ein frohes Abendmahl verschaffen. Dies ist ihr wohlgetroffenes Bildnis. Allein ich sage dir im Voraus, dass das, was ihr an Schönheit fehlt, durch ihre Tugend reichlich ersetzt wird. Sie ist von edler Abkunft, klug und ziemlich reich, und da dein Vater und ich sie für dich gewählt haben, so kannst du versichert sein, dass sie deiner würdig ist.« Rodolfo betrachtete das Bildnis aufmerksam und sagte: »Wenn die Maler bei diesem Gesicht mit der Schönheit so verschwenderisch waren, wie es ihre Sitte ist, so muss, glaube ich, das Original die Hässlichkeit selbst sein. Wahrlich, meine Herrin und Mutter, es ist nur gerecht und gut, dass Kinder ihren Eltern in allen ihren Befehlen gehorchen. Allein es ist nicht weniger geraten, dass die Eltern ihre Kinder so vermählen, wie es ihnen am angenehmsten ist. Und da das Band der Ehe nur durch den Tod gelöst wird, so sollten die Teile, die es verbindet, gleichmäßig und aus demselben Faden gewebt sein. Tugend, Adel, Verstand und Güter des Glücks können den Geist dessen, dem sie in seiner Gattin zuteil werden, wohl erfreuen. Dass jedoch ihre Hässlichkeit den Augen des Gatten Vergnügen mache, scheint mir unmöglich. Ich bin jung. Allein ich sehe recht wohl ein, dass sich mit dem Sakrament der Ehe der gerechte und gebührende Genuss, wie er Vermählten zuteil wird, ganz wohl verträgt. Denn wo er fehlt, da ist die Ehe einseitig und ihr zweiter Hauptzweck wird nicht erreicht. Wenn ihr mir sagen wollt, ein hässliches Gesicht, das man zu jeder Stunde vor Augen sehen muss, im Saale, bei Tisch und im Bette, könne einem Manne Freude machen, so wiederhole ich halte es für unmöglich. Ich beschwöre euch bei eurem Leben, geliebte Mutter, gebt mir eine Gefährtin, die mich unterhält und nicht langweilt, damit wir beide, ohne nach der einen oder der anderen Seite zu Fehltritten verlockt zu werden, gleichermaßen und auf geradem Wege an dem Joche tragen, das der Himmel uns auferlegt. Wenn dieses Fräulein edel, klug und reich ist, wie ihr sagt, so wird ihr auch ein Gemahl nicht fehlen, dessen Geschmack ein anderer ist als meiner. Denn einige suchen Adel, andere Klugheit, andere Geld und wieder andere Schönheit, zu diesen aber gehöre ich. Den Adel habe ich, es sei dem Himmel, meinen Vorfahren und meinen Eltern gedankt, zum Erbteil erhalten. Klugheit! Nun, wenn nur eine Frau nicht töricht, albern oder närrisch ist, so genügt es, dass sie nicht vor lauter Scharfsinn irre wird, noch vor Dummheit zu gar nichts taugt. Was aber den Reichtum anbetrifft, so schützt mich der meiner Eltern vor der Besorgnis zu verarmen. Ich suche Schönheit, Schönheit ohne jede andere Mitgift als Ehrbarkeit und gute Sitten, denn wenn meine Gattin das mitbringt, so werde ich Gott mit Freuden dienen und meinen Eltern ein glückliches Alter bereiten.« Rodolfos Mutter freute sich sehr über seine Worte, denn sie merkte, dass ihr Plan gelingen musste. Sie erwiderte ihm, sie wolle dafür sorgen, ihn nach seinen Wünschen zu vermählen, und er möge sich keine Sorgen machen, denn man könne die Unterhandlungen, die man über die Verbindung mit jenem Fräulein gepflogen habe, leicht wieder abbrechen. Rodolfo dankte ihr, und da die Stunde der Abendmahlzeit gekommen war, gingen sie zu Tische. Und als sie, Vater und Mutter, Rodolfo und seine zwei Gefährten, sich niedergelassen hatten, sagte Doña Estefania mit gespielter Gleichgültigkeit. »Um des Himmels willen, wie schlecht behandle ich meinen Gast. Geht schnell«, befahl sie einem Diener, »und sagt dem Fräulein Doña Leocadia, sie möge ihre allzu große Bescheidenheit überwinden und uns bei dieser Mahlzeit mit ihrer Gegenwart beehren, denn alle, die zugegen sind, seien meine Söhne und ihre Diener.« All dies gehörte zu ihrem Plan. Und Leocadia, die genau unterrichtet und angewiesen war, was sie zu tun hatte, ließ nicht lange auf sich warten. Und zwar machte sie einen so unerwarteten und schönen Eindruck, wie ihn nur je die geschmückte und natürliche Schönheit machen konnte. Sie trug, da es Winter war, ein vollständiges Kleid aus schwarzem Samt, reich besät mit goldenen Knöpfen und Perlen. Gürtel und Halsband waren aus Diamanten. Ihr echtes Haar diente ihr, lang und nicht allzu blond, als Schmuck und Kopfputz, und die künstlich gewundenen Flechten und Locken und der Schimmer der Diamanten, mit denen sie durchwoben waren, blendeten das Licht der Augen, die sie sahen. Leocadias Haltung war sittsam und edel. Sie führte ihren Sohn an der Hand, und vor ihr her gingen zwei Mädchen, die sie mit zwei Wachskerzen in zwei silbernen Leuchtern erhellten. Alle, die anwesend waren, standen auf, um sie zu bewillkommnen, als sei sie ein himmlisches Wesen, das durch ein Wunder hier erschien. Keiner von allen, die in ihren Anblick versunken waren, vermochte ihr, wie es schien, vor Verwunderung ein Wort zu sagen. Leocadia machte mit zierlicher Anmut und voll feinen Anstands vor allen eine Verbeugung. Estefania nahm sie bei der Hand und setzte sie neben sich, Rodolfo gegenüber. Den Knaben setzte man neben seinen Großvater. Als Rodolfo nun Leocadias unbegreifliche Schönheit aus größerer Nähe sah, sagte er bei sich selber: »Wenn das Mädchen, das meine Mutter mir zur Gemahlin gewählt hat, nur die Hälfte dieser Schönheit besäße, so würde ich mich als den glücklichsten Menschen der Welt ansehen. Gott stehe mir bei. Was sehe ich? Ist es vielleicht ein menschlicher Engel, den ich erblicke?« Unterdessen drang Leocadias reizendes Bild durch seine Augen ein, um von seinem Herzen Besitz zu ergreifen, und Leocadia, die sich, solange die Mahlzeit dauerte, dem so nahe sah, den sie schon mehr als das Licht ihrer Augen liebte, mit denen sie manchmal verstohlen nach ihm blickte, begann sich wieder vor den Geist zu rufen, was ihr einst mit Rodolfo begegnet war. Die Hoffnung, seine Gattin zu werden, die ihr von seiner Mutter eingegeben worden war, begann in ihrem Herzen zu erlöschen, denn sie fürchtete, ihr kurzes Glück sei schon genügende Verwirklichung der Verheißungen seiner Mutter. Sie bedachte, wie nahe sie daran sei, auf immer glücklich oder unglücklich zu werden, und diese Vorstellung war so lebhaft und die Gedanken, die auf ihr Herz einstürmten, so erregt, dass sie langsam glühend heiß wurde, plötzlich wieder die Farbe verlor und in eine Ohnmacht sank, die sie nötigte, das Haupt in Doña Estefanias Arm zurückzulegen, die sie, so wie sie es bemerkte, voll Bestürzung auffing. Alle Anwesenden erschraken, verließen die Tafel und eilten ihr zu Hilfe. Die größte Teilnahme an dem Unfall aber bekundete Rodolfo, der zweimal stolperte und fiel, um schnell in ihre Nähe zu gelangen. Weder dass man sie aufschnürte, noch dass man ihr Wasser ins Gesicht sprengte, brachte sie wieder zu sich. Vielmehr waren die beklommene Brust und der Puls, der sich nicht finden ließ, sichere Anzeichen ihres Todes. Und die Mägde und Diener des Hauses erhoben unvorsichtig genug ein Geschrei und sprengten aus, sie sei gestorben. Diese bittere Nachricht kam Leocadias Eltern zu Ohren, die Doña Estefania für einen erfreulicheren Augenblick verborgen gehalten hatten. Sie traten daher, ganz gegen Estefanias Absichten, mit dem Pfarrer des Kirchspiels, der bei ihnen war, in den Saal. Der Pfarrer eilte herzu, um zu sehen, ob sie durch irgendein Zeichen zu verstehen gebe, dass sie ihre Sünden bereue und sie so absolvieren zu können. Aber wo er einen Ohnmächtigen zu finden gedachte, fand er ihrer zwei. Denn schon lag Rodolfo mit seinem Gesicht an Leocadias Busen. Seine Mutter hatte ihn zu ihr herantreten lassen, da sie ihm ja anzugehören bestimmt war. Doch als sie sah, dass auch er bewusstlos wurde, stand sie als Dritte im Begriff, die Besinnung zu verlieren, und sie hätte sie verloren, wäre nicht Rodolfo in eben diesem Augenblick wieder zu sich gekommen. Er war beschämt, dass er sich vor ihren Augen so vergessen hatte. Seine Mutter aber sagte, als ahne sie die Empfindungen ihres Sohnes, »Schäme dich nicht, mein Sohn, dass du deinen Schmerz so verraten hast. Schäme dich aber, wenn dir keinen Schmerz bereitet, was du jetzt erfahren sollst und was ich dir nicht mehr verbergen will, obgleich ich es für einen erfreulicheren Augenblick aufzusparen gedachte. Wisse denn, mein Herzenssohn, die Ohnmächtige, die ich in den Armen halte, ist deine wirkliche Gattin. Ich nenne sie so, denn ich und dein Vater haben sie für dich gewählt, und die auf dem Bildnis ist nicht die rechte.« Als Rodolfo das hörte, überließ er sich ganz seinem glühenden Liebesverlangen, und da er sich durch den Namen eines Gatten von allen Hindernissen entbunden glaubte, die der Anstand und die Rücksicht auf den Ort ihm auferlegen konnten, so warf er sich auf Leocadias Gesicht, presste seinen Mund auf den ihren und schien nur darauf zu warten, dass ihre Seele ihren Leib verlasse, um sie in seine aufzunehmen. Endlich aber, als die Tränen aller aus Mitleid reichlicher strömten und die Klagen im Schmerzen lauter wurden, als Leocadias Eltern sich das Haar ausrauften und die Klagen und das Geschrei Rodolfos gen Himmel drangen, kam Leocadia zu sich, und damit kehrten auch Heiterkeit und Freude in aller Brust zurück, wo sie bereits erloschen waren. Als Leocadia sich in Rodolfos Armen sah, wollte sie sich mit sittsamer Gewalt befreien, aber er sagte zu ihr, »Nein, Fräulein, nicht so soll es geschehen. Es ist nicht wohlgetan, wenn ihr kämpfet, um euch aus den Armen dessen loszuwinden, in dessen Seele ihr lebt.« Mehr und mehr kam Leocadia, als sie diese Worte hörte, zur Besinnung, und Doña Estefania beschloss, ihren ersten Plan aufzugeben. Sie bat also den Pfarrer, ihren Sohn sogleich mit Leocadia zu verbinden. Das tat er denn auch. All dies ereignete sich nämlich noch zu jener Zeit, in der nichts nötig war als die Einwilligung beider Teile und in der man all der gerichtlichen und religiösen Förmlichkeiten und Vorkehrungen, die jetzt üblich sind, noch nicht bedurfte. So wurde die Vermählung vollzogen und keine Schwierigkeit stellte sich der Trauung in den Weg. Und jetzt, da wir so weit sind, mag es einer anderen Feder und einem anderen, feineren Geiste als meinem überlassen bleiben, von der allgemeinen Freude derer zu erzählen, die bei diesem Ereignis anwesend waren, von den Umarmungen zwischen Leocadias Eltern und Rodolfo, von dem Dank, den sie dem Himmel und seinen Eltern zollten, von den gegenseitigen Höflichkeiten und von der Verwunderung der Gefährten Rodolfos, die so unerwartet gleich am Abend ihrer Ankunft Zeugen einer so schönen Vermählung wurden, zumal Doña Estefania in ihrer aller Gegenwart erzählte, dass Leocadia dasselbe Mädchen sei, das ihr Sohn in ihrer Gesellschaft geraubt hatte. Rodolfo aber, nicht minder betroffen als sie, bat, um sich vollends von der Wahrheit all dieser Dinge zu überzeugen, Leocadia, ihm irgendein Merkmal anzugeben, das ihm bestätigen solle, was er nicht mehr bezweifelte. Denn er sagte sich, dass seine Eltern alles genau ermittelt haben mussten. Sie erwiderte, »Als ich einst aus einer anderen Ohnmacht wieder zur Besinnung und zum Bewusstsein kam, mein Herr, da sah ich mich entehrt in euren Armen. Jetzt aber scheint es mir wohl geschehen, denn als ich eben aus dieser Ohnmacht erwachte und mich wieder von jenen Armen umfangen sah, fand ich in ihnen auch meine Ehre wieder. Und wenn euch dies Merkmal noch nicht genügt, so mag ein Bild des Gekreuzigten für mich zeugen, das euch niemand entwendet haben konnte als ich, wenn ihr es an jenem Morgen vermisst habt.« Es ist dasselbe, das eure Mutter, meine gnädige Gebieterin, in Händen hat. Ihr seid die Gebieterin meiner Seele und sollt es bleiben, solange Gott es vergönnt, mein höchstes Gut. Damit umarmte er sie von Neuem, und von Neuem segneten und beglückwünschten sie alle. Die Speisen wurden aufgetragen, und zugleich kam die Musik, die schon früher bestellt worden war. Rodolfo erkannte sich selbst im Spiegel der Züge seines Sohnes, dessen vier Großeltern vor Freude weinten. Kein Winkel war im ganzen Hause, wo nicht Jubel, Freude und Heiterkeit herrschten. Und obgleich die Nacht auf ihren leichten schwarzen Fittichen vorüberschwebte, so war es Rodolfo doch, als gehe und wandle sie nicht mit Flügeln, sondern auf Krücken. So groß war sein Verlangen, sich mit der geliebten Braut allein zu sehen. Endlich kam die ersehnte Stunde, denn es gibt nichts, was kein Ende nehme. Alle gingen zu Bett, und das ganze Haus lag begraben in der tiefen Stille, in der diese wahre Geschichte nicht begraben bleiben wird. Denn das würden die vielen Kinder und die erlauchte, noch jetzt lebende Nachkommenschaft nicht dulden, die diese beiden glücklichen Gatten in Toledo hinterließen. Sie selber aber freuten sich glücklich viele Jahre hindurch aneinander, an ihren Kindern und Enkeln, und zwar Kraft der Fügung des Himmels und der Macht des Blutes, mit dem der mannhafte, erlauchte und christliche Großvater Louis Ficos den Boden benetzt sah.